Aus welchem Anlass Ludwig van Beethoven Ende des 18. Jahrhunderts sein Rondo a Capriccio Opus 129 geschrieben hat, ist nicht bekannt. Eher unwahrscheinlich aber ist, dass er in diesem Stück seine Wut über einen verloren gegangenen Groschen in Töne übertragen hat, wie der später von seinem Biografen Anton Schindler hinzugefügte Untertitel suggeriert, unter dem das Stück berühmt geworden ist. Wahrscheinlicher ist, dass Schindler einen griffigen Titel suchte, der den musikalischen Charakter des Stücks eindrücklich verbildlichen sollte. Als gut 200 Jahre nach der Entstehung der Wut über den verlorenen Groschen aufgrund von Spekulationen und Niedrigzinspolitik eine Immobilienblase in den USA zunächst aufgebaut und dann zum Platzen gebracht wurde, was eine weltweite Finanzkrise auslöste, in deren Folge Banken massiv mit öffentlichen Geldern unterstützt wurden, sodass selbst überzeugte Anhänger des freien Marktes wie Francis Fukuyama anfingen, wieder über alternative Gesellschaftssysteme nachzudenken, nahm sich der Pianist und Komponist Hermann Kretschmer eben dieses Capriccio von Beethoven vor, um es zu bearbeiten und so seiner Wut einen Ausdruck zu geben, oder genauer, um die Unmöglichkeit, dieser Wut einen Ausdruck zu geben, auszustellen. Das war also ganz, das ist mir spontan eingefallen, das war vor 2 Jahren ungefähr, oder zu dieser Finanzkrise, und dass man eigentlich als Künstler oder als, ja, als ich, als Individuum, so dem fassungslos gegenüber. Ich meine, ich bin jetzt nicht direkt betroffen von der Finanzkrise, aber das ist dann auch gleich in der Politik hieß, ja, da muss den Banken geholfen werden. Und da sind ja Milliarden von Summen sind ja verschwunden. Ja, war schon eine Wut, muss ich sagen, auch auf das ganze System. Ja, ja, und da hab ich mich daran erinnert, dass die Wut einfach exzeptionell so ausgedrückt eigentlich. Ich kannte eben nur dieses Stück von Beethoven, über Wut über den verlorenen Groschen, und da habe ich dann das genommen und mir überlegt, ja, was ist denn das Wut über die verlorenen, das ist ja nicht nur ein Groschen, der da verloren ist. Ja, und da habe ich natürlich, in dem Sinne, pure Wut war es natürlich dann auch nicht, das war dann eine Art kreative Wut. Hermann Kretschmer bezeichnet seine Wut über die verlorenen Noten als komponierte Interpretation. Eine Bezeichnung, die von Hans Zender geprägt wurde und die Hermann Kretschmer übernommen hat. Als Pianist zeitgenössischer Musik wurde er immer wieder gefragt, ob er nicht auch alte Musik spiele. Da es ihn aber nicht interessierte, Stücke des 18. und 19. Jahrhunderts wiederzugeben, fing er an, Bearbeitungen zu machen, Stücke zu vermengen, Rhythmen des einen mit der Harmonik des anderen zu überlagern und so mit der Aura der Stücke zu spielen, sie in neue Beziehungen zu setzen oder aber die Stücke gänzlich zum Verschwinden zu bringen. Der Verlust von Banknoten in der Finanzkrise wird in der Wut über die verlorenen Noten wörtlich übersetzt. Die verlorenen Banknoten der Finanzkrise werden zu verlorenen oder genauer gelöschten Noten. Übrig bleiben lediglich die jeweils ersten Anschläge jedes Takts aus dem Original. Zusätzlich wird das Stück auch noch erheblich schneller abgespielt als ursprünglich, sodass auch von diesem Rest an Noten und den vielen Pausen nicht mehr viel zu hören bleibt. Beethovens Capriccio, das gerne von Pianisten als Zugabe gegeben wird, erfährt schmerzhafte Einschnitte, die der Hörer zu spüren bekommt. Die eher ungerichtete Wut, die Kretschmer erfahren hat, wird nicht in Noten übertragen, vielmehr wird ein formaler Aspekt der Krise, das Verschwinden von Kulturgütern, aufgegriffen und so auf amüsante Weise erfahrbar gemacht. Wut als solche wird nur mehr zitiert. Beethovens Klavierstück wird zum geflatterten Kulturgut und zum Zeichenträger eines Ausdrucks, der nur durch den Verlust seiner Darstellbarkeit erfahrbar gemacht werden kann. Ich krieg ja auch sozusagen die Folgen der ganzen Krise zu spüren, und ihr kriegt halt diese Folgen auch zu spüren. Der größte Teil der Noten sind weg, ja. Genau. Wenn es nicht diese Wut gegeben hätte jetzt mit dieser Bankenkrise und diese innere Wut, diese Unzufriedenheit, auch wie das dann von den Politikern gelöst wird und wie dieses Bankensystem geschützt wird und wie das wieder anfängt, ja, und wie es wieder in diese Richtung geht. Das wäre ohne die Bankenkrise so nicht entstanden, so dieses kleine Stückchen. Auch der 1939 geborene Komponist Nikolaus A. Huber hat ein Stück von Beethoven als Referenz für ein Stück über Wut verwendet. Für ein Stück über eine Begegnung mit seinem ehemaligen Lehrer Luigi Nono. Statement zu einem Faustschlag Nonos heißt die 1990 entstandene Komposition für Klavier, die anlässlich Nonos Tod entstanden ist. In einem Interview beschreibt Huber eine Situation während einer Jury-Sitzung, an der er gemeinsam mit Nono teilnahm. Nono, bereits schwer krank, litt nach Hubers Aussage schwer an der Menge der durchzusehenden Partituren, aber auch an dem, was drin stand, und an der Zeit, die es ihn kostete, diese Partituren durchzusehen. Von Zeit zu Zeit hat Nono mit seiner Faust heftig und schwer auf den Tisch geschlagen, in, laut Huber, prägnanten rhythmischen Proportionen und elementaren Verhältnissen. Diese Rhythmen und die Schwere, mit der Nono seine Faust auf den Tisch schlug, bildeten den Ausgangspunkt für das Stück. Für die Übertragung der Faustschläge in ein Klavierstück hat Huber sich nicht auf seine Erinnerung verlassen und die Rhythmen Nonos so gut es geht aufgeschrieben, sondern einen Takt aus Beethovens Sonate Opus 57, der sogenannten Appassionata, ausgewählt. Der Rhythmus dieses Taktes wurde von Huber moduliert, Dauern wurden verändert und neu sortiert und durch veränderte Spielweisen neu zum Klingen gebracht. Nonos wuchtiger Kommentar angesichts der Menge an schlechten Stücken, die er durchsehen musste, wurde nicht direkt übertragen, sondern kulturell kodiert zum Klingen gebracht. Beethoven, der als beispielhaft für den Typus des ungestümen Komponisten gilt und dessen Musik zu einem Inbegriff für wütende, aber auch politisch fortschrittliche Musik geworden ist, wird hier zum Träger eines Gefühls. Gleichzeitig wird der Ausbruch auch zu einer politischen Geste. Auch Nono war ein Komponist, der sich politisch engagiert hat. Die wütenden Faustschläge Nonos werden in Hubers Statement zu einem aufgeklärten Moment. Die Schwere der Schläge wird gelenkt, historisch aufgeladen, sie lässt den Hörer etwas über Nonos Denken erfahren. Dabei fängt das Stück Statement zu einem Faustschlag Nonos, das Huber später sowohl in sein Klavierstück Beds and Brackets als auch in drei Orchesterstücke eingearbeitet hat, zunächst gar nicht laut und wuchtig an, sondern leise, aber eindringlich im Innern des Flügels, wo die Klaviersaiten angezupft werden. Erst, wenn derselbe Rhythmus noch einmal gespielt wird, erklingt er als beidarmiger Cluster im vierfachen Forte auf der Tastatur des Flügels. Während Hermann Kretschmer in seiner Wut über die verlorenen Noten die liebgewonnenen Noten des Bravourstückchens hatte verschwinden lassen, um so zu einem angemessenen Ausdruck für die Einschränkungen demokratischen Handelns durch den Verlust von Milliarden in den Staatshaushalten zu kommen, hat Huber im Statement zu einem Faustschlag Nonos gerade umgekehrt durch das Aufgreifen von Beethovens Enthusiasmus den Ausdruck des Stückes verstärkt. Der kurze Ausschnitt der Sonate wird zwar auf eine rhythmische Struktur reduziert, die dann im Verlaufe des Stücks moduliert und im Sinne von Nonos Faustschlägen weiter transformiert wird, doch wird hier nicht Beethovens Musik zum Verschwinden gebracht, sondern eine Haltung aufgezeigt, die die Geste Nonos durch das historisch vermittelte Bild Beethovens energetisch und politisch auflädt. Die Wut anderer zu zitieren, sie als Phänomen zu beobachten und künstlerisch zu rahmen, ist auch die Vorgehensweise des amerikanischen Autors Eric Belgen für sein Stück Bad Marriage Mantra von 1993 gewesen. Durch Zufall hat er einen Streit unbekannter Hotelnachbarn belauscht und diesen in ein Klangstück für Lautsprecher umgesetzt. Belgen war nicht an den konkreten Personen interessiert, deren Streit er belauscht hat. Sie waren lediglich der Anlass, über die spezifische Situation eines Streits zwischen heterosexuellen Beziehungspartnern nachzudenken. Bad Marriage Mantra ist in diesem Sinn eine künstlerisch-phänomenologische Betrachtung dieser Situation. Meine Frau und ich hörten in einem Hotel in Toronto durch die Wand eine eindrucksvolle verbale Auseinandersetzung aus dem Zimmer nebenan. Sie dauerte fast die ganze Nacht an. Der Streit, obwohl man ihn kaum so nennen kann, da keine Argumente gebracht oder erwidert wurden, beinhaltete Aspekte musikalischer und literarischer Tradition. Die Verwendung von intensiver, aber leicht veränderter Wiederholung von sehr spärlich ausgewählten Materialien. Bad Marriage Mantra ist kein Reenactment dieser Auseinandersetzung. Es ist eine stilisierte Realisierung eines anderen Streits mit derselben Struktur. Die Partitur, die Belgium angefertigt hat und anhand derer anschließend ein einstündiges Stück für CD realisiert wurde, besteht vor allem aus Regeln für eine Art stilisierten Streit. Die Sprecher werden mit syntaktischen Strukturen konfrontiert, sowie einer Reihe von möglichen Wörtern und Wortkombinationen, mit denen diese Strukturen konkretisiert werden. Die immer gleichen Phrasen »Sei ruhig«, »Ich will, dass du mir zuhörst«, »Du blöde Schlampe« und so weiter, werden während der ganzen Stunde so auf immer wieder unterschiedliche Art vorgetragen. Mal ruhig und zurückhaltend, dann schreiend, aggressiv oder auch lachend. Belgen gab den Sprechern darüber hinaus 4 Anweisungen, wie sie aufeinander reagieren sollten. Gar nicht, der Mann leitet die Konversation, die Frau leitet die Konversation oder beide reagieren aufeinander. Wie viele seiner klanglichen Arbeiten ist auch Bad Marriage Mantra ein installativ angelegtes Stück. Belgium selbst bezeichnet seine akustischen Arbeiten als Ambient Fiction, als räumliche Geschichten, die die Stimmung eines Raums verändern, ähnlich einer Lichtinstallation oder der Farbe an den Wänden. Der Raum, in dem sich der Zuhörer befindet, wird zu einem fiktiven Ort, der eine Geschichte erzählt. Man, shut up. You're such a stupid fucking bitch. Fuck you. You God, stupid shut fucking up. Bitch. You're such a fucking when I stupid speak prick. Up, you are going fuck to listen you, up to me, okay? Prick. I speak, okay. You listen up. Yeah. I wish you could just relax once in a while. I suppose I could think about it sometimes. Fuck you. God. You stupid fucking bitch. When I speak up, you're going to listen up. What a fucking stupid prick! When this mouth speaks, you're going to listen! You fucking fuck you. Stupid fuck you, prick. You stupid fucking bitch. fuck you. Okay. Bitch. Look, man, shut up. Yeah. You're such a stupid you could just, fucking you know, relax bitch. Once in a while. If you could, you know... I suppose think. I could relax once in a while. I suppose I could relax. God, shut up. If you could you're such a just stupid prick. Relax. I suppose I could think. If you, you could, you know, stupid blow it off. Prick. I suppose I could laugh it off. You stupid prick. Once in a while. Prick! Man, shut up. Okay. You're such a dumb bitch. Fuck you, dumb bitch. Okay. When I speak up, you are going to listen to me. Okay? Okay. Fuck you, dumb bitch. Okay. When this mouth speaks up, you are going to listen up to me. Okay. Hey, fuck you, dumb bitch. Okay. Hey, fuck you, dumb bitch. Yeah. Hey, fuck you, dumb bitch. Yeah. Hey, fuck you, yeah. Dumb bitch. Yeah. Hey, fuck you, yeah. Dumb bitch. Okay. Man, shut up, you stupid yeah. Fucking bitch. Okay. Fuck you, dumb bitch. Yeah. Okay. Yeah. I speak, you listen. Up. Okay. If you could, you know, relax once in a while. God, shut up. I suppose I could relax once in a stupid while. Stupid prick. Mitch, shut up! Fuck you. Bitch! You fucking stupid prick. Okay, yeah, I wish you would just think sometimes. Es gibt Komponisten, wo man merkt, dass sie bis vorne hin eigentlich voll sind mit Wut über was auch immer, ob sie nun vielleicht auf ihren Misserfolg oder darüber, dass es so viel andere Musik gibt, die sie ausschließen mit ihren Sachen. Und aber diese Wut kommt natürlich nicht, die wird nicht im herkömmlichen Sinne ausgelebt, sondern eben in dem Werk. Warum werden wir wütend? Ist Wut, wie Kretschmer meint, eine Reaktion auf äußere Umstände, also eine Abreaktion? Sind die äußeren Umstände Auslöser für etwas, was wir angeboren in uns haben? Liegt Wut ein Aggressionstrieb zugrunde, dessen Unterdrückung zu Neurosen führen kann, der also ausgelebt werden muss? Ist Wut möglicherweise genetisch fundiert? Oder ist Wütendsein im Gegenteil erlerntes Verhalten? In dem umfangreichen, 2010 erschienenen Buch International Handbook of Anger wurden die Forschungsstände unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen wie Psychologie, Neurologie, Linguistik, Soziologie und andere zu diesem Thema gesammelt. Wie so oft, wenn es um Fragen geht, die Menschen untrennbar als soziales und biologisches Wesen betreffen, hängt die Antwort auf die Frage danach, was Wut sei, oft vor allem von der Einstellung des Fragenden zu seinem Gegenstand ab. Während der Genetiker Martin Reuter zum Beispiel davon ausgeht, dass Wut und Aggression genetisch fundiert sind, untersuchen die Psychologen Tanja Vranik und Klaus R. Scherer vor allem die Wut als eine erlernte Emotion, die damit zusammenhängt, wie eine Person eine Situation einschätzt und welchen Wert er ihr beimisst. Sie gehen davon aus, dass Wut sozial bedingt ist. Interessant ist, dass in vielen Beiträgen für die Wütenden die Metapher einer heißen Flüssigkeit unter Druck bemüht wird, was der physiologischen Definition entspricht, die von erhöhtem Bluthochdruck und einem erhitzten Kopf bei den Wütenden spricht. Auch wenn das öffentliche Ausleben von Wut gesellschaftlich sanktioniert ist, gehen doch einige Autoren wie der Psychologe Raymond R. Novako oder der Verhaltensforscher Paul L. Litvak davon aus, dass Wut ein wichtiger Motor für Motivation und Problemlösungen zu sein scheint. Und in der Tat wären wohl ohne Wut auf die bestehenden Verhältnisse viele, gerade der zeitgenössischen Kompositionen, Kunstwerke, Pamphlete, politischen Veränderungen oder Erfindungen gar nicht erst entstanden. Wenn Künstler Wut in ihrer Arbeit verhandeln, produzieren sie, bedingt durch die gesellschaftliche Sanktionierung der Wut, immer auch ein bestimmtes Bild von Kunst, eine Funktion, die ihr zugeschrieben wird, sei sie zitiert, gebrochen oder bestätigt. Es ist die Funktion von Kunst als das andere der Gesellschaft, als ein geschützter Raum, in dem Verborgenes, Verdrängtes oder Tabuisiertes aufgezeigt werden kann und soll, um es so aus dem alltäglichen Leben fernzuhalten. Gleich, ob ein zornig agierender Schauspieler auf einer Theaterbühne wild mit Bühnenrequisiten um sich schmeißt oder alle denkbaren Flexionen des Wortes Scheiße skandiert, ein Schriftsteller Journalisten anpöbelt oder ein Komponist seinen Wutanfällen freien Lauf lässt, sie verhalten sich zu dieser Funktion von Kunst und Künstlern. Der gesellschaftsstabilisierende Effekt von Wutausbrüchen wird innerhalb der Musik vor allem von Bands erfüllt, die dem Gefühl der Ohnmacht angesichts unbefriedigender Zustände direkten Ausdruck verleihen. Namen wie Atari Teenage Riot, Rage Against the Machine, Sick of It All, Schweltmerz, Extreme Noise Terror oder schlicht Die Wut sprechen für sich. Das Label Agro Berlin verdient sein Geld mit einer Unterkategorie des Hip-Hop, die sich ganz dem Gefühl des Hasses und dem Zorn verschrieben hat. Ein Subgenre des Hardcore-Punks nennt sich gleich Hate Music. Die Musik teilt sich zuweilen in rechte oder linke Gesinnung auf. So wird Hate Music dem rechtsradikalen Ufer zugeschrieben, während Punk und Hardcore sich klassischerweise links orientieren würden. Bezeichnenderweise ist die Musik selbst, abgesehen von ihren Texten, aber kaum bis gar nicht zu unterscheiden. Der Zorn scheint derselbe zu sein, er entlädt sich nur in unterschiedliche Richtungen. Die linksorientierte und der Subkategorie Grindcore zugerechnete Band Napalm Death brachte 1987 und 88 zwei einflussreiche Alben mit extrem kurzen Stücken heraus, auf denen die Aggression und der Ausdruck der Grind, Hard, Death und sonst wie Core- und Punkmusik treffend und extrem kurz auf den Punkt gebracht wurde. Zwei der kürzesten Stücke dieser Platten, Dead von dem Album From Enslavement and Obliteration und You Suffer von dem Album Scum, dauern nur wenige Sekunden. Die ungerichtete Wut, das zur gleichen Zeit destruktive wie befreiende Hinausbrüllen aufgestauten Frusts, hat in der sogenannten neuen Musik allerdings eher wenig Anklang gefunden. Vor allem in der Nachkriegszeit wurde jedem subjektiven Gefühl aus bekannten Gründen misstraut und entsprechend versucht, es auf unterschiedliche Arten aus der Musik fernzuhalten. Doch auch seit den 70er Jahren, in denen mit der sogenannten neuen Einfachheit individualisierter, ungebrochener Ausdruck wieder Einzug gefunden hat, blieb dieser doch meist ein nach bürgerlichen Konventionen geglätteter. Sei es, dass der via Noten vermittelte Gefühlsausbruch, ausgeführt von handwerklich gut ausgebildeten Musikern, immer schon ein sich Einschreiben in die Tradition des 19. Jahrhunderts mit sich trägt, sei es, dass der Bruch mit dem Hörer als Kunstgourmet, der im Konzert sich vielleicht verlieren, aber nicht verstören lassen will, doch wesentlich weniger gründlich vollzogen wurde als in anderen Bereichen der Kunst, sei es, dass der Wille, Kunst zu produzieren und sich innerhalb des Betriebs Geltung zu verschaffen, davor zurückschrecken lässt, als zu unreflektiert zu gelten, wenn man dem Punk gleich seinen Gefühlen freien Lauf lässt. Bezeichnenderweise sind gerade die Komponisten, die den Ausdruck von Gefühlen wie Hass, Wut und Unbehagen in ihrer Musik auch als Reflektierende aufgreifen, oft solche, die selbst mit auftreten. Der 1967 geborene Komponist und Performer Christoph Ogiermann lässt seine Wut, sein Unbehagen auf sehr direkte Weise in seine Musik mit einfließen. In vielen seiner sowohl improvisierten als auch auskomponierten Stücken spricht, schreit und krächzt er selbst mit, spielt Geige oder andere Klangerzeuger und bringt sich mit vollem Körpereinsatz mit ein. Bei Stücken, in denen er nicht live involviert ist, sind seine Vokal- und Instrumentalaktionen oft über Zuspielungen zu hören. Für das Bremer Label Twisted Knister hat Ogiermann 2005 mehrere Stücke mit dem Titel Lebenddurchführungen komponiert, die live von ihm gespielt wurden, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Lediglich das aufgenommene und auf CD gebrannte Dokument dieser Konzerte ist auf kleinen Scheckkarten-CDs veröffentlicht worden. Also die Reihe der Lebenddurchführungen ist eine Reihe mit elektronischer Musik. Es waren ursprünglich mal 23 Stücke geplant, von denen bisher 21 fertig sind. Das sind deshalb 23 Stücke, weil die ganze Reihe so initiiert worden ist, dass hier in Bremen ein Musikveranstalter die Idee hatte, in der Stadt Zigarettenautomaten aufzuhängen, in denen Schachteln, also Zigaretten, nicht Zigarettenschachteln, sondern eben so Spritzenschachteln drin sind, die man ziehen konnte, in denen Scheckkarten-CDs drin waren. Diese Scheckkarten-CDs können maximal 5 bis 6 Minuten Musik drauf haben und eine Reihe Schachteln in diesem Zigarettenautomaten sind 23 Stück gewesen. Deshalb hatte ich ursprünglich eben gedacht, ich mache 23 verschiedene Stücke, sodass man auch durchaus mehr als eine Schachtel Ogiermann ziehen kann, wenn man an diesem Apparat sich was zieht. Also das Wort Lebenddurchführung kommt daher, dass es eben von Live-Performance kommt. Das ist die direkte wörtliche, auch also silbengetrennte Übersetzung von Performance, also Durchführung. Und ich habe Folgendes gemacht. Es gibt eine grundlegende elektronische Musik, die unkontrollierbar ist, nämlich das sind rückkoppelnde Kassettenrekorder, die also nur ganz arbiträr wirklich festgelegt werden können, was da kommt. Davon gibt es eine Schicht und eine zweite Schicht, die aus fertigen Stücken von mir besteht, die dazu geschnitten sind und mehr oder weniger live dazu abgemischt sind. Ich habe ein bisschen gemogelt, also wenn es mir dann gar nicht gefallen hat, habe ich dann noch drin rumgeschnitten. Das ist ungefähr die Geschichte der Lebenddurchführung. Das meiste, was man an Schimpfen oder Schreien des Komponisten in diesen kurzen Stücken zu hören bekommt, ist nur bruchstückhaft zu verstehen. Oft sind es nur Wortfetzen. Vieles geht in Schichten aus analoger Elektronik, Verfremdungen der Stimme und Überlagerung mehrerer Zuspielungen unter. Übrig bleibt oft vor allem der Ausdruck der Stimme von Christoph Ogiermann. Ergänzend haben die Lebenddurchführungen jeweils rechtsprechende Untertitel, die auf Anlässe oder Thematiken hinweisen, um die die Stücke kreisen. Scheißleben sind mit Aufwand verbunden, Polish. Ich brauche keine Arbeit, ich hab zu tun. Oder Qualitätssicherung im Alter, so und so kauft ihr einen Strick. Die Lebenddurchführung 11, Nazi-Vergleiche gleich Ankotzausflucht mit H. Müller, hat eine sehr konkrete Situation zum Anlass gehabt. Der reale Anlass war die Nachricht aus dem Radio, damals noch Radio Bremen, heute heißt es ja nun auch schon Nordwestradio, Radio Bremen, die Fusion geht munter voran, also die Meldung aus dem Radio Bremen, dass sie das Archiv von Radio Bremen, das heißt also die Tonbänder, bis 1994, bis auf wenige Ausnahmen, vernichtet haben. Sie haben wirklich diese Bänder vernichtet. Wir haben vorher mehrfach angesagt, dass wir gesagt haben, liebe Leute, wenn ihr ein Problem habt mit der Lage und so weiter, wir kümmern uns, bitte helft uns, gebt uns dieses Zeug. Das dürfen sie natürlich nicht, weil es rechtliche Probleme gibt und so weiter und so weiter. Und sie haben letzten Endes das in einer Nacht- und Nebelaktion, man kann es wirklich nicht anders sagen, sie haben gewartet, bis die Redakteurin im Urlaub war und dann haben sie diese Bänder von der Firma Becker und Brüggersch abfahren lassen. Also das ist ja nun also die klassische Situation wirklich. Und die bringt uns Deutsche natürlich immer wieder auf diese Fährte der Bücherverbrennung der Nazi-Nummer. Nicht? Und das war genau die Situation, in der diese Lebenddurchführung Nummer 11 in einem Bunker mit Heiko Müller zusammen, der dort Schlagzeug spielt, auch Stimme teilweise zu hören ist, mit Heiko Müller zusammen entstanden ist, wo ich dann einfach irgendwann auf diesen Film kam und anfing zu schimpfen und zu schreien. Erstens darüber, dass das passiert ist, dass diese Bänder vernichtet worden sind, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite habe ich mich selber total angekotzt, dass mir nichts anderes einfällt als Nazis. Ja? Deshalb brülle ich da, das kann man eben sehr schlecht verstehen, brülle ich dann eben solche Sachen wie, es geht mir eigentlich wahnsinnig auf den Zeiger, dass mir jetzt schon wieder nur diese ganze Nazi-Scheiße einfällt, aber ich kann im Falle dieser Bänder wirklich, fällt mir einfach nichts anderes ein. Ja? Und das heißt, also ich beschimpfe mich teilweise auch ein bisschen selber, dass ich einfach immer noch sozusagen, also in diesem von mir ja nur sozusagen anadaptierten Trauma mich bewegen muss, um also meine Wut auszudrücken über so eine Situation. Aber es ist eben leider einfach so, dass mir nichts anderes eingefallen ist in der Situation damals. Ich bin so leid. Wut ist hier die Wut des Komponisten, sein Zorn über andere und über sich selbst. Wut wird nicht zitiert, sondern direkt hinausgeschrien. Anders als bei Napalm Death aber reflektiert diese Musik sich durchaus selbst. Zum einen wird die Live-Performance zur Selbstbeobachtung des Komponisten, der gleichzeitig seine Wut rauslässt und über das Unvermögen, sich adäquat aufzuregen, laut nachdenkt. Zum anderen wird durch strukturierende Maßnahmen wie Schnitt, Wiederholung und Montage der Ausbruch weiterhin in eine musikalische Form gebracht, die der selbstreflektierenden Distanz des Komponisten ebenso Raum gewährt wie dem Komischen, das einem Wutausbruch immer auch innewohnt. Also für mich sind diese Wutausbrüche Erleichterungsausbrüche, nicht? Also es ist nicht etwas, wo ich dann, es ist ein bisschen so eine Art Ventil, ne? Also da geht das, dann jetzt darf das Ventil auf und jetzt darf das raus. Also und diese Wut, die staut sich natürlich über Stunden und Tage vorher an, immer wieder, nicht? Einfach aufgrund unserer Lebenssituation, die wir hier haben, die gar nicht jetzt, also da sind jetzt nicht besondere Schweine, die mich umgeben, sondern es ist eher so ein insgesamt so ein Schweinestallzustand, der mich halt immer wieder meine Hassbatterie, wie ich das nenne, aufladen lässt. Und dann sind das natürlich Momente, wo ich mir wirklich Erleichterung verschaffe. Das ist auch der Grund, warum Leute fragen mich immer wieder, ach, müssen denn diese Stücke immer alle so laut sein? Ja, also für mich müssen die so laut sein, weil sie für mich wirklich ja Freude und Erleichterung sozusagen bei mir selber hervorrufen, wenn ich sowas höre. Ogiermanns Musik ist voll mit Schreien. Nicht nur solchen der Wut. Auch Leid- oder Orgasmusschreie interessieren ihn. Das, was unvermittelt, unbedacht an Äußerungen aus dem Mund kommt, was sich dem kultivierten »Nimm dich zusammen« widersetzt, verwendet Ogiermann für seine Musik. Er sieht die Musikalisierung dieser Ausbrüche dabei als politisch motivierte Übungen, zu lernen, sich zu widersetzen und Regeln in Frage zu stellen. Sich nicht der Scheinwahlfreiheit eines Multiple-Choice-Tests zu unterwerfen, sondern zu sagen, die Frage ist falsch, zu lernen, über den Rand zu schreiben, das sind formulierte Ziele Ogiermanns. Das Einüben von unkontrolliertem Schreien und Musizieren fordert Ogiermann nicht nur sich, sondern auch seinen Musikern ab, ganz gleich, ob sie Schüler in Vermittlungsprojekten sind oder professionelle Mitglieder eines neuen Musikensembles. Dass in diesem Austoben in dem klar umgrenzten Bereich der Kunst auch die Gefahr besteht, gerade jene Gesellschaft zu stabilisieren, die den Grund für die Wut des Komponisten liefert, dass also seine Musik, indem sie stellvertretend für die Zuhörer die Wut rauslässt, dem Karneval ähnlich systemerhaltend wirkt, sieht Ogiermann durchaus. Also es hat natürlich auch eine negativ-therapeutische Funktion. Ja? Also der lässt mal die Sau raus für uns und wir dürfen mitmachen und hinterher funktionieren wir wieder erstklassig weiter. Ne? Also das ist durchaus eine Sache, das ist eine ambivalente Situation. Andererseits, also diese Idee der Verelendung, es muss also alles so schlimm werden, dass es keiner mehr aushält und dann wird schon was passieren, daran glaube ich eben auch nicht. Also ich glaube nicht daran, dass es so, also wir sehen es ja nun, also angesichts Hartz IV und 1-Euro-Jobbern und so weiter, wie schlimm muss es denn noch werden? Ich glaube, die haben es doch super gut geschafft, uns so zu vereinzeln, dass ich glaube, dass diese, ich sag mal, eher kollektiv ausgerichteten Versuche eines, wie auch immer theatral vorgeführten Ausbruchs eher Vorbildfunktion haben können, als wenn man sagt, na, wir lassen es mal so weiterlaufen, bis das Töpfchen denn mal selber explodiert. Ich glaube, das funktioniert in Deutschland überhaupt nicht. Auch der ebenfalls in Bremen lebende Schlagzeuger und Komponist Heiko Müller versteht sein Musikmachen als eine Möglichkeit, dem gesellschaftlichen Druck, den er erlebt, etwas entgegenzusetzen. Müller, der auch bei der Lebenddurchführung 11 von Christoph Ogiermann als Schlagzeuger mitwirkte, ist als Komponist Autodidakt. Eher zufällig ist er in seiner Schulzeit auf neue Musik gestoßen und die Neugierde auf Unbekanntes, auf das Fremde, hat ihn schließlich als Gasthörer in die Hochschule für Musik Bremen getrieben, wo er auch Ogiermann kennenlernte. Als Schlagzeuger spielte er Schlager, Rock und auch Jazz. Vor allem aber der Free Jazz interessierte ihn aus denselben Gründen, die ihn auch neue Musik hören und später selbst machen ließen, die Andersartigkeit dieser Musik gegenüber dem, was alltäglich zu hören und zu sehen ist. Ähnlich wie Ogiermann ist auch Heiko Müller in seinen Stücken selbst als Stimmperformer oder Schlagzeuger präsent, nicht selten wütend schreiend oder sich exzessiv am Schlagzeug austobend. So mit der Wut habe ich festgestellt, entsteht ja eine unendliche große Dynamik. Dann verformt sich durch Wut natürlich auch die Stimme, das habe ich dann viel extremer gemacht. Und ich habe dann immer das Gefühl, boah, ich werde so richtig lebendig, so voller Energie, also nicht negative Energie, sondern so eine positive Energie. Wenn ich dann das da so gemacht habe. Ich sage mir manchmal auch die neue Musik, warum, die müsste dann auch mal dahin kommen, vielleicht so lebendig zu werden. Ich weiß nicht, manche Sachen sind ja so, klingt manchmal wie unterdrückt oder sowas. Für Heiko Müller ist Musizieren das Suchen nach etwas anderem. Ein Weg, sich selbst zu hinterfragen und Dinge auszuprobieren, die ihm selbst unangenehm sind. Gerade der klar umrissene Raum der Aufführung bietet ihm die Möglichkeit, sich selbst ungeschützt peinlichen Situationen auszusetzen, Geräusche und Klänge auszuprobieren und so auch die Zuhörer mit einer extrem emotionalen Nähe zu konfrontieren. Musik wird nicht als Lösung angeboten, einen Umgang mit der Welt zu finden, vielmehr thematisiert sie die inneren Konflikte des Komponisten mit ihr. Es geht darum, der Frustration, der Wut, dem Neid Raum zu geben, den Äußerungen dieser Emotionen zuzuhören, sich mit sich selbst zu konfrontieren. Für das Stück Jonathan Mese, Heiko Müller, ein elektronisches Stück aus dem Jahr 2011, in dem Müller ausschließlich seine eigene Stimme verwendet, hat er sich selbst in ein Verhältnis zu dem berühmten Leipziger Maler gesetzt. Naja, und dann, ich wollte einfach so mal erfahren, was Peinlichkeit auch ist für mich. Spüren von Peinlichkeit und was Infantilität ist. Und eben da habe ich eben den Jonathan Mese kennengelernt und so. Und seine ganze Art war irgendwie so sehr kindlich. Und dann hantierte er noch mit seiner Mutter da irgendwie rum. Und ich denke, was ist das denn jetzt hier? Wird hier was Neues vermarktet oder so? Und diese Art, fand ich erstmal interessant. Ich wurde aber auch neidisch auf diese ganze Sache. Und habe das eben so und fragte sich, wie kann ich das machen? So, auf neidisch sein, mit Vermarkten ist das bei mir immer sehr schwierig gewesen. So, und ich darf nicht, also ein Gefühl habe ich immer, ich darf mich nicht draußen zeigen, so wer ich tatsächlich bin. So, und der macht das da. Und dann bin ich drauf gekommen, Adolf Hitler hat das ja auch gemacht. Und die Rechtsradikalen machen das ja auch. Und warum schaffen die das? Und ich irgendwie nicht. So, also auch Neid spielt ja eine große Rolle. Und hab dann versucht, aber ein bisschen auch rumzukotzen, so von Lauten her. Oder ja, eben auch Deformierungen zustande zu kriegen. Meine Musik ist ja auch so, wenn ich so mache, dass auch so Deformierungen, Fehler entstehen, ja, oder Verfall von Strukturen oder was in Zeitlupe abläuft, ja ebenso Auffälligkeiten. Sprachverständlichkeit ist für Heiko Müller wie für viele Komponisten zeitgenössischer Musik ein großes Thema. In den meisten seiner Stücke sind nur einzelne Worte zu verstehen, wenn er nicht gleich in einer Fantasiesprache redet, die sich jeglicher Semantik verweigert und sich ganz der Klanglichkeit von Sprache widmet. Für Jonathan Mese, Heiko Müller, hat er sich entschieden, der Angreifbarkeit Raum zu geben und den Text nackt und unbearbeitet zu präsentieren. Erst im zweiten Teil des Stücks wird die Verständlichkeit der Sprache angegriffen, zersetzt und in eine Vokalkomposition überführt. Ich möchte auch so eine Mama haben wie Jonathan Mese. Dann hätte ich auch so ein Oedipus-Komplex. Meine Mama, die könnte mich dann unterstützen, wie Jonathan Meses Mama ihn unterstützt, dann wird er auch berühmt. Ja, das sind doch die Leute, die berühmt werden. Oder, die sich neben Adolf Hitler hinstellen. Ja, ich möchte auch so einer sein, so einer Oedipus-Komplex. Ich möchte auch einen Oedipus-Komplex haben. Und nur Schwänze mehlen. Malen. Ja, Jonathan Mese, der hat's gut. Da ist immer seine Mama, seine Geliebte ist die Mama. Die Mama ist seine Geliebte. Ja, Mösenficker, irgendwo. Mutti-Mösenficker möchte ich auch werden. Ja, möchte ich auch sein, das wäre dann nicht schlecht. Also Mutti-Mösenficker. Oder der Onkel Buschi, der Schwanzlecker, denn sein Vater seinen Schwanz leckt und in die Fußstapfen seines Vaters Schwanz tritt. Ja, der ist auch gut, der ist auch bekannt geworden. Ja, also ich müsste da auch einen Komplex haben. Oedipus, ja, so irgendwie Mutterficker, Vaterficker sein. Ja, ja. Kein eigenes Ich haben, ja, aber nur so immer sagen, ja, ich will, Wert ist doch uninteressant, dieser Verherrlichungsanstalt da draußen, oder? Ist das hier eigentlich jetzt Quatsch, was ich hier erzähle? Oder ist das jetzt Blödsinn, oder ist das jetzt Neid, verdammt? Mann, bin ich neidisch. Ich bin neidisch auf Adolf Hitler und auf die Rechtsradikalen, weil sie zeigen sich draußen. Und Jonathan Mese, ja, Mese, Jonathan, ja, ja, also, ja, und auf Onkel Hader bin ich auch ja neidisch, und die ganz Großreichen da, die Toten, also die Ersatz haben, Geld, also, ja, auf die bin ich ja auch neidisch, ja, also, ja, ja, ist das, eigentlich, ist das jetzt eigentlich Kunst, was ich hier mache, oder ist das Blödsinn, ist das Kinderkacke, oder ist das nur Mutterfickerei, also nicht geliebte Mutterfickerei, also verarsche ich euch jetzt oder verarsche ich mich selber oder ist es alles sowieso alles Quatsch irgendwie nur dass das Böse hat ein Recht draußen zu sein, aber darüber zieht es ein Gewand des Nicht-Bösen. Bush sagt ja, er wäre der Gott, aber es gibt ja schon einen Papst irgendwo und mir und Hamid sagt auch, er wäre Gott. Ja, wer ist denn jetzt eigentlich, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Bin ich denn jetzt nur der Clown oder was ist denn das hier, was ich jetzt hier mache? Du Christoph, kannst du mir das sagen, was das hier für ein Quatsch ist, oder ist das doch kein Quatsch, oder machen wir diesen Quatsch einfach nur, um Narzissmus denn zu zeigen, weil wir jetzt ja hier in der Öffentlichkeit auftreten, oder? Ich kann nicht mehr. 1973 hat der Westdeutsche Rundfunk den Schriftsteller Rolf-Dieter Brinkmann gebeten, für die Reihe Autorenalltag eine Sendung zu produzieren. Für diesen Auftrag bekam er ein Aufnahmegerät zur Verfügung gestellt, mit dem er über mehrere Wochen Gespräche aufzeichnete, Geräuschexperimente machte, das Mikrofon als Schlagzeugschlägel verwendete oder durch seine Wahlheimat Köln lief und beschrieb, was er sah. Beeinflusst von der amerikanischen Beatbewegung der 50er Jahre, insbesondere von William Burroughs Mikrofonexperimenten, hat er dem spontan gesprochenen Wort, dem freien Assoziieren, Raum gegeben. Er hat sich und seine Familie beim unterschiedlichen Aussprechen einzelner Worte ebenso aufgenommen wie sich selbst beim Pinkeln an eine Kölner Häuserwand oder beim Spielen mit seinem Sohn. Meistens hat er jedoch seine Umgebung für das Mikrofon beschrieben und das in der Regel abschätzig. Aus diesem Material, gemischt mit eingelesenen Gedichten von sich selbst, produzierte Brinkmann für den WDR ein Hörstück. Die gesammelten Tonbänder des 1975 ums Leben gekommenen Schriftstellers wurden posthum ungeschnitten veröffentlicht und bieten gerade aufgrund ihrer rohen, unbearbeiteten Form ein eindrucksvolles klangliches Dokument, das die sprachlich und klanglich geäußerte Wut des Schriftstellers auf seine Umwelt erfahrbar macht. Hören Sie zum Abschluss drei kurze Ausschnitte aus Wörter, Sex, Schnitt. Gelber schmutziger Himmel. Ein gelb schmutziger Himmel. Ein gelb schmutziger Himmel. Ein gelb schmutziger Himmel über mir. Ein gelb schmutziger Himmel. Ein gelb schmutziger Himmel über mir. Ein gelb schmutziger Himmel. Ein gelb schmutziger Himmel, der überhaupt nicht aufhört. Ein gelb schmutziger Himmel, der überhaupt nicht aufhört in diesem Augenblick. Ein gelb schmutziger Himmel. Ein gelber schmutziger Himmel. Ein gelber, schmutziger Himmel, ein gelber, schmutziger Himmel, ein mieser, gelber, dreckiger, schmutziger Kölner Himmel, ein mieser Himmel, ein verdammter Scheißdreck von Himmel, ein mieser, gelber, schmutziger Kölner, verfluchter, elender Kackhimmel, ein von Lichtfetzen zerkackter Himmel, ein mieses Stück von Himmel, ein Kackhimmel, ein riesiger Scheißdreck von Himmel jetzt in diesem Augenblick an dieser Bahnstelle, entlang der Bahn, zwischen diesen toten Bäumen, vor der Stadt, ringsum Häuser, Kästen, ein elendes Miststück von Himmel, ein mistig gefärbter Scheißdreck, ein Scheißdreck, ein Scheißdreck, überall ein Scheißdreck, ein elender Mistdreckhimmel. Ich verstehe das alles nicht. Und ich bin froh, dass ich das nicht verstehe. Ich gehe da durch. Da ein Vorortzug. Da eine Polizeistreife. Da gefärbtes Wasser. Da hinten endlos immer die gleichen Bewegungen von Kontinentalreifen, Reklame. Ein dunkles japanisches Kulturinstitut an diesem kleinen dreckigen Weiher. Eine Ente macht bäh, bäh, bäh, bäh, bäh. Baumgespenster, einzeln. Es ist seltsam. In diesem Augenblick, es ist sehr seltsam. Als ob das Leben alles in den einzelnen Bewegungen automatisch sei, wenn ich mich umschaue. Und zwischen dieser Automatik einzelne Bewegungen. Und jetzt will man mir weismachen, durch die Wissenschaft, dass diese einzelnen Bewegungen auch gesteuert sind und gar nicht aus sich herausbrechen können. Vielleicht ist das mein Unbehagen. Vielleicht ist das meine Wut. Das ist meine Wut, mein Unbehagen. Sie haben es verwüstet. Sie haben es jahrelang verwüstet. Sie haben es so verwüstet, dass man fast nicht mehr hier leben kann. Ich finde das nicht gut, was ich sehe. Ich finde das überhaupt nicht gut. Den Mantelkragen hochgeschlagen, durch diese kleine, mickrige Dunkelheit, unter dünnen Bäumchen vorbei, vorbei an kahlen Häuserwänden, an Automaten, über leere Kreuzungen, in der Kälte, November, hier in Köln. Köln ist die schmierigste Stadt, die ich kenne. Die schmierigste, versauteste, dreckigste, blödeste, verschissenste, verpinkelste, stinkendste Stadt. Eine so tote und öde Stadt, in der alles Leben erstirbt, in der es keine lebendigen Situationen mehr gibt, in der alle Situationen zerfallen, in der die Leute einander hassen und sich verkriechen. Jetzt gehe ich zum Beispiel diese Straße entlang. Es gibt hier keine Farben mehr. Ich sehe hier keine Farben. Nur ein bleiches Grau und dann ein Schwarzgrau, dann ein verdrücktes, verzwängtes, muffiges, hässliches Schwarz. Dazu diese bleichen Neonlichter, keine Bäume. Hinten das Hochhaus. Es ist 1:05. Ich gehe am Friesenplatz entlang. Muffig, grau, öde, verwaltet. Sie machen alles plan. Sie rotten überall alles aus. Die Mehrzahl rottet alles aus. Überall diese Pop-Muff-Sänger. Da sollte man auch mal bald so von der Bühne treten. Den Mick Jagger einen Tritt in den Arsch, während er singt dort vorne. Oh, ich friere. Mir ist kalt. Kosmetik. Autokosmetik. Fernsehgeräte-Kosmetik. Parkplatz-Kosmetik. Alles plan. Hier kleine zärtliche Zimmer. Mit einem sanften Licht erhellt. Ach, ich träume von ganz anderen Landschaften, während ich hier durchgehe. Jetzt muss ich gleich pinkeln. Da stelle ich mich erstmal vor einem abgetakelten Haus hin, das renoviert wird. Die abgetakelten Dinge renovieren sie überall. Hier ist die Maastrichter Straße. Jetzt pinkel ich an der Maastrichter Straße. Es ist kalt heute Abend. Jetzt knöpfe ich den Hosenschlitz auf. Taxi fährt an. Schwanz raus, jetzt schiff ich. Eine alte Bruchbude, vor der ich stehe. Köln hat zu wenig Schifflokale. Ein Mufftyp schlupft vorbei. Ein blödsinniges Auto hupt. Abschütteln, Schwanz reinstecken, zumachen, weitergehen. Mein Hund ist da. Was ist das für ein verrottetes Land? Ein verrecktes Land. Mit verreckten Straßen, verreckten Plätzen, verreckten Bäumen, verreckten Menschen, verreckten Tieren. Ah, nee. Soll ich singen? La la.